Ruth hat ja schon am Anfang gesagt, das ist nicht selbstverständlich, dass ich heute hier stehe. Das kann man eigentlich für jeden Gottesdienst sagen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir uns auch hier in alter Frische, in wirklich alter Frische hier zusammenfinden. Aber trotzdem ist es heute besonders nicht selbstverständlich. Denn von Sonntagabend bis Freitagmittag war ich im Krankenhaus. Das ist ja nie so angenehm, wenn man da hinkommt, auch wenn man sich da um nichts zu kümmern braucht und man kriegt das Essen und ist alles warm und ist alles so in Ordnung. Aber der Grund ist entscheidend und Gründe, um ins Krankenhaus zu kommen, die gibt es ab einem bestimmten Alter viel, die sind dann auch nicht so angenehm. Was war passiert? Am Samstagabend, also heute vor einer Woche, bekomme ich am Abend so einen Heißhunger auf Haferflocken. Meine Ernährung ist nicht so prall, aber plötzlich stand diese Lust auf Haferflocken vor mir. Und dann habe ich mir einen großen Topf voll Haferflocken gemacht und ziemlich viel Joghurt reingemischt. Und dann war das, auf Deutsch gesagt, so eine richtige schöne Pampe. Und die Pampe hat ganz lecker geschmeckt. Und das war so viel, dass ich nicht einmal gegessen habe und war satt, sondern den ganzen Abend. Immer mal einen Löffel, immer mal einen Löffel, immer mal einen Löffel. Hat wirklich gut geschmeckt. War noch Erdbeergeschmack an dem Joghurt dran. Ja, das ging soweit so gut. Und dann am Sonntagmittag kriegte ich plötzlich Magenschmerzen. Und die Magenschmerzen, solche Art von Magenschmerzen, die kannte ich damals Mitte 2007, wie das losging mit meinem Krebs. Da ist man ja ein bisschen vorsichtig, wenn da an der gleichen Stelle wieder die gleichen Magenschmerzen kommen. Und ich dachte schon, oh, geht das schon wieder los? Aber ich wusste auch, dass ich so viel von diesem Haferflockenzeug gegessen hatte. Es war immer noch was übrig und über Nacht habe ich mir das mal angesehen. Am anderen Morgen stand da noch, da war das richtig hart geworden. Wie Gips. Ja, und dann habe ich mir gedacht, wenn das hier oben, nicht unten, so oben, oberhalb des Magens, wenn das da wehtut und du hast aber noch Verdauung, dann ist da irgendwo was abgedichtet worden. Zu, da läuft nichts mehr und das geht bald wieder weg. Das ging aber nicht weg. Und als ich um 5 Uhr noch stärkere Magenschmerzen hatte, bin ich ganz freiwillig, man geht ja immer freiwillig in Anführungszeichen, ins Krankenhaus gefahren. Notaufnahme und dann habe ich da die ganze Nacht gelegen und dann haben sie mir dann am Sonntagabend so eine Infusion gegeben und danach war alles wieder in Ordnung. Da hätte ich ja am Montagmorgen nach Hause fahren können. Aber aufgrund meiner Krankheit, aufgrund dieser Vorgeschichte, haben die gesagt, wir trauen dem Braten nicht. Ich habe denen natürlich alles erzählt. Und da kann es durchaus möglich sein und. Bleiben Sie hier, wir untersuchen alles nochmal. Und dann haben sie alle möglichen wichtigen Untersuchungen gemacht und dabei festgestellt, es ist alles in Ordnung. So, das heißt, ich habe keine Metastasen, ich habe nichts, gar nichts, ich bin nur immer müde, aber das ist üblich, wenn man mal Krebs hat, sodass ich dann am Freitag wieder entlassen wurde und jetzt wieder zu Hause bin. Und deshalb kann ich auch heute frohen Herzens, auch wenn ich auch jetzt wieder etwas müde bin, ich hoffe, ihr merkt das nicht, wieder hier sein, um Gottes Wort zu predigen. So, das solltet ihr wissen, das habe ich diese Woche erlebt. Nicht viel, aber es hat gereicht. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ihr habt es gemerkt, der Herbst hat uns fest im Griff. Und das merken wir in jeder Minute. Wir müssen uns wärmer anziehen, die Heizung läuft rund um die Uhr Und die Natur ist, wenn wir mal rausgucken, wie eingefroren. Draußen ist nichts mehr los. Der Winter steht vor der Türe, die Adventszeit klopft an. Morgen ist schon der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr. Wir nennen diesen Sonntag auch Volkstrauertag. Morgen gedenken die Menschen der Opfer von zwei Weltkriegen. Ich bin mir zu 100% sicher, dass jeder von uns einen Menschen kennt, mindestens einen Menschen kennt, den er im Krieg verloren hat. Nicht nur einen. Nicht nur einen. Wir trauern um Menschen, die ihr Leben lassen mussten, weil andere ihre eigenen Interessen durch Krieg und Gewalt durchsetzen wollten. Es ist gut, dass wir daran denken. So vergessen wir auch nicht, wie wichtig der Friede ist. Gerade in diesen Wochen, in denen wir leben, ist es so wichtig zu wissen, was Friede bedeutet. Sollte uns auch immer wieder bewusst sein. Es ist gut, für den Frieden zu beten und dass wir uns für den Frieden einsetzen. Ich habe euch heute einen Bibeltext mitgebracht, der im ersten Moment gar nicht so recht zum Volkstrauertag passen will. Es steht im Alten Testament in Jeremia 8. So spricht der Herr: Wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gern wieder aufstünde? Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gern wieder zurückkäme? Warum will denn dies Volk zu Jerusalem irre gehen, für und für? Sie halten so fest am falschen Gottesdienst, dass sie nicht umkehren wollen. Ich sehe und höre, dass sie nicht die Wahrheit reden. Es gibt niemand, dem seine Bosheit leid wäre und der spräche, was habe ich doch getan? Sie laufen alle ihren Lauf wie ein Hengst, der in der Schlacht daherstürmt. Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Tuchteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen. Aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. Wie könnt ihr sagen, wir sind weise und haben das Gesetz des Herrn bei uns? Ist doch lauter Lüge, was die Schreiber daraus machen. Die Weisen müssen zu Schanden werden, erschreckt und gefangen werden. Denn was können sie Weises lehren, wenn sie des Herrn Wort verwerfen? Den Predigttext, den wir gerade gehört haben, den kann man auch als Volkstrauertag-Predigttext bezeichnen. Allerdings in einem anderen Sinn. Da ist nicht ein Volk, das trauert, sondern da ist ein Gott, der um sein Volk trauert. Ja, Gott kann auch trauern. Er ist kein unnahbares Wesen, das keine Gefühle kennt. Gott trauert um die Menschen, die nicht mehr in der Gemeinschaft mit ihm leben wollen. Wir spüren diese Trauer in unserem Text. Durch alle fragenden und anklagenden Worte hindurch kann man eine tiefe Trauer und eine Sehnsucht nach Veränderung hören. Manches an der Trauer Gottes ist mit unserer Trauer vergleichbar, aber manches ist auch ganz anders. Schauen wir uns das mal genauer an. Gott trauert, weil die Menschen nicht nach seinem Willen leben. Trauer hat immer einen Anlass. Da ist was passiert, was einen traurig macht. In unserem Bibeltext erfahren wir etwas über den Anlass von Gottes Trauer. Da lesen wir, dass das Volk Israel am falschen Gottesdienst festhält. Wörtlich steht da, wo Luther mit falschem Gottesdienst übersetzt, Trug. Sie halten am Trug fest. Trug, das kann zum Beispiel heißen, dass man sein ganzes Leben lang in den Gottesdienst geht, aber der Alltag doch ganz, ganz anders aussieht. Oder dass man ganz schnell sagt, ja, ja, ich bin ja auch Christ, bin ja auch konfirmiert worden, bin ja auch getauft worden. Und in Wirklichkeit sind einem Dinge viel wichtiger als Jesus. In Israel waren anscheinend zwei Dinge ein besonderes Problem. Da ist zu einem der Umgang mit der Wahrheit. In unserem Text lesen und hören wir, dass die Leute nicht die Wahrheit reden. Man nahm das anscheinend nicht so genau mit der Wahrheit. Das kennen wir auch. Richtig lügen, so richtig lügen, das machen wir doch alle nicht. Oder wenn, dann nur ganz, ganz selten. Aber es gibt ja noch die Halb- und die Viertelwahrheiten. Die Halb- und die Viertellügen, wo die Grenze zur Lüge fließend ist. Da hat man irgendetwas gehört, man weiß das nicht und erzählt das weiter. Und was kommt da am Ende dabei heraus? Ich will euch zwei Beispiele nennen, die ich selber in meinem Leben erlebt und auch erlitten habe. Von 1983 bis 1991 war ich Diakon für Russland, Deutsche und DDR-Übersiedler in den Kirchenkreisen Gifhorn und Wolfsburg im Birger Forellhaus. Und da hatte ich so große Antennen am Dach. Ich habe damals sehr viel gefunkt durch die ganze Welt. Und da war ein Hausmeister, der war mir nicht wohlgesonnen. Und dieser Hausmeister hat dann, weil ich damals auch sehr viel nach Russland fuhr, Ewald, du warst dabei, du weißt das ja, 10, 15 Mal nach Russland gefahren, hat der in die Welt gesetzt, ich wäre russischer Spion. Ja, das war schon ziemlich hart. Und dann, als die Zeit im Birger Forellhaus zu Ende war und ich dann umzog in ein kleines Siedlungshaus, und als man sich dann so mit den Nachbarn unterhielt und man hat sich dann auch angefreundet und dann sagte irgendwann die Nachbarin, wie war das denn mit den vier Kindern? Ich sag, wie bitte? Wie soll das mit den vier Kindern gewesen sein? Wir haben da Kinderstunde gemacht, aber mit den vier Kindern? Ja, sie sind doch damals rausgeflogen, weil sie da vier uneheliche Kinder hatten. Ich sage, das ist das Erste, was ich höre. Ich habe ja schon vieles gehört über mein Leben. Aber dass ich uneheliche Kinder habe, 1, 2, 3, 4 an der Zahl, das war mir neu. Ja, das hat man so erzählt. Haben sie denn nun welche oder haben sie nicht? Ich sage, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, sonst hätte ich ja auch schon längst zahlen müssen. Natürlich habe ich keine. Warum denn auch? So schnell geht das. Keine Lügen, Halbwahrheiten, Viertelwahrheiten. Ja, der musste damals gehen, weil er vier Kinder hat. Ein anderes Problem in Israel war, so ist es auch heute noch, dass die Leute die Gebote Gottes nicht beachteten. Mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen, sagt Gott. Und was erleben wir in der heutigen Zeit? Wer kennt denn noch die 10 Gebote? Ihr vielleicht noch, aber wenn wir jetzt auf die Straße gehen und mal fragen würden, ich weiß nicht, wie viel zusammenkommen, aber bestimmt mit Sicherheit keine 10. Selbst wenn man noch weiß, was Gott will, wer lebt denn danach? Natürlich halten sich viele an einzelne Gebote. Nur wenige stehlen und noch weniger bringen andere Leute um. Aber wenn man die Gebote insgesamt sieht, gibt es doch niemanden, der sagen kann, ich halte alle Gebote. Nehmen wir doch nur mal das 1. Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Haben wir nie andere Götter? Ist uns nie etwas anderes wichtiger als Gott? Wenn wir einigermaßen ehrlich sind, dann sehen wir, dass das auch bei uns mit den Geboten so vieles nicht in Ordnung ist. Auch über uns könnte Gott sagen, was er hier durch Jeremia sagen lässt. Nach außen mögen wir vielleicht den Eindruck erwecken, dass wir gute Menschen und dass wir gute Christen sind. Aber hinter der Fassade, da sieht es bei uns allen oft ganz anders aus. Da gibt es auch in unserem Leben Dinge, die keiner wissen darf. Das ist wie bei einer Frucht, die von außen gut aussieht, aber innen schon faul geworden ist. Jeremia sah ein Volk, das nicht mehr nach dem Willen Gottes lebte. Er vergleicht dieses Volk mit einem Hengst, der zur Schlacht stürmt. Der ist nicht mehr aufzuhalten. Nichts hindert die Menschen daran, an dem Willen Gottes vorbeizuleben. Gott zwingt niemand, aber er ist traurig. Darum hat er sozusagen morgen seinen Volkstrauertag. Auch bei unserem Volk könnte es einen solchen Volkstrauertag geben. Als Trauertag für die Menschen, die sich von Gott abgewendet haben, die ihr Leben ohne ihn leben. Aber dabei dürfen wir jetzt nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern wir müssen uns selbst fragen, wo ist bei mir Trug? Wo ist bei mir der falsche Gottesdienst? Was Jeremia hier sagt, geht uns alle an. Gott trauert, weil das Verhalten der Menschen eigentlich unverständlich ist. Warum mussten so viele Menschen in den ersten beiden Weltkriegen sterben? Warum konnten die Politiker nur so grausam sein, diese Kriege anzuzetteln? Und wie ist es heute? Warum gibt es Terroristen, die so wahnsinnig sind, dass sie Tausende von Menschen in den Tod reißen? Und warum gelingt es nicht, Frieden zu schaffen? Nicht mal Frieden in Israel. Wenn wir uns diese oder ähnliche Fragen stellen, dann wissen wir darauf keine Antwort. Es ist einfach unvorstellbar, wieso Menschen sich und andere in den Tod reißen, nur um ihre Macht zu erweitern oder eine Ideologie durchzusetzen. Dabei ginge es uns doch allen viel, viel besser, wenn es keine Kriege mehr gäbe. So auch bei den Menschen und Gott. Eigentlich ginge es den Menschen am besten, wenn sie mit Gott leben würden. Aber trotzdem wenden sie sich von ihm ab. Eigentlich unverständlich. Gott fragt, wo jemand ist, der gefallen ist und nicht wieder aufstehen will. Oder wo jemand ist, der sich verirrt hat und nicht wieder auf den richtigen Weg zurückkommen will. Oder mit dem Bild gesprochen, wo ist jemand, der etwas tut, was Gott nicht gefällt und nicht wieder zu Gott zurückfinden möchte? Eigentlich ist das nicht einzusehen, sagt Gott. Warum will denn dies Volk zu Jerusalem irre gehen? Für und für, fragt er. Und dann, weiß ich, ob er es gemerkt hat, dann kommt ein wunderschönes Beispiel aus der Natur. Da sind die Zugvögel. Die wissen genau, wann ihre Zeit ist. Und wisst ihr, wenn ich irgendwo bin und ich sehe durch Zufall die Zugvögel, dann lasse ich alle stehen. Dann gucke ich nach oben, dann höre ich das Geschrei. Die wissen genau, wo sie hinwollen. Für mich unverständlich. Wenn ich einen Fotoapparat habe, dann mache ich auch viele Bilder. Wir können das jetzt beobachten. Einige Vögel verlassen uns zu der kalten Jahreszeit und kommen erst im Frühjahr wieder. Ich finde es so beeindruckend, wenn der Himmel voll ist von schwarzen Vogelschwärmen. Die Vögel kennen die Jahreszeit. Die Vögel, die hier als Beispiel genannt werden, müssen diese Zeiten kennen. Sonst, was passiert sonst? Sonst können sie nicht überleben. Sonst gehen sie hier kaputt, sonst frieren sie sich tot. So auch bei den Menschen. Wir müssen die Gebote Gottes kennen und danach leben. Sonst können wir auch nicht überleben. Das ist eigentlich völlig unverständlich, dass Menschen nicht nach dem Willen Gottes leben. Eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund, sich so zu verhalten. Aber wir tun's immer wieder. Da sagt vielleicht der eine oder andere, das ist doch ganz was anderes. Die Vögel, die sehen und fühlen doch, dass sich die Jahreszeit ändert. Wir sehen und fühlen nichts von Gott. Wirklich? Ich kann es nur von mir sagen. Ich habe so oft gespürt, nicht nur in der letzten Woche, dass Gott da ist, dass er mich liebt, dass er mir so viel geschenkt hat. Und dass er mir bei meinen Entscheidungen immer wieder neu hilft. Auch in unserem Text zeigt Gott uns, dass wir mit ihm viel erleben können. Eher indirekt allerdings zwischen den Zeilen. Wenn es so unverständlich ist, dass einer ohne Gott leben will, bedeutet das doch auch, es entgeht ihm vieles. Zwischen den Zeilen sagt uns unser Text, Gott kann dich so reich beschenken. Du kannst etwas von ihm erfahren. Seine Nähe zum Beispiel. Seine Liebe. Wieso suchst du woanders nach dem Sinn, nach Befriedigung? Gott gibt dir alles, was du brauchst. Da hast du doch gar nicht nötig, von ihm wegzulaufen. In unserem Text wird das Leben mit Gott damit verglichen, dass einer wieder aufsteht. Wer aufsteht, der hat wieder festen Boden unter den Füßen. Der hat sozusagen einen Standpunkt. So habe ich auch einen Standpunkt, wenn ich mit Gott lebe. Einen Standpunkt, der mich frei davon macht, mein Fähnchen nach dem Wind zu hängen. Einen Standpunkt, der mir eine klare Richtung für mein Leben gibt. Ich kann wissen, woher ich gekommen bin, warum ich da bin und wohin ich gehe. Ein Standpunkt, das kann bedeuten, ich kann auch dann stehen bleiben, wenn der Wind des Lebens mir kräftig ins Gesicht bläst. Hat ja vor dem Gottesdienst jemand gebetet, wenn es da durch Tiefen und durch Nöte geht. Wenn wir zum Beispiel Angst haben vor einem Krieg oder Angst vor irgendeinem Eingriff im Körper, vor dem Älterwerden, dann können wir uns an Gott halten und darauf vertrauen. Er lässt uns nicht allein. Mit Gottes Hilfe können wir unser Leben bestehen. Gott beschenkt seine Leute reichlich, nicht nur im Kindergartenalter, nicht nur in der Jugend, im Mittelalter, im Rentenalter, sondern auch noch im hohen Alter, auch in einem Alten- und Pflegeheim. Wer das erfahren hat, wird nicht verstehen, dass viele Leute nichts von Gott wissen möchten. Der wird aber auch immer verstehen, warum er sich an Gottes Wort hält. Manchmal wird er nicht verstehen, warum er Dinge tut, die gegen Gott sind. Und er wird sich immer danach sehnen, wieder mit Gott ins Reine zu kommen. Denn ein Leben mit Gott ist das Beste, was einem passieren kann. Gott trauert, aber wir können neu anfangen. Bei Menschen führt die Trauer oft zu negativen Gedanken und Gefühlen. Da wird man zornig auf andere. Dann entstehen neue gewaltsame Auseinandersetzungen, weil Menschen trauern um ihre Verwandten und Freunde, um ihr Land oder um was anderes. Man könnte erwarten, dass das auch bei Gott so ist. Wenn die Menschen sich von ihm abwenden, wäre es verständlich, wenn er sagen würde, na gut, ihr wollt das nicht anders, jetzt will ich auch nichts mehr mit euch zu tun haben. Kommt mir bloß nicht wieder an. Wenn wir in unseren Text schauen, dann sehen wir, dass Gott sich ganz anders verhält. An einigen Stellen schimmert schon das große Angebot Gottes durch. Das Angebot nämlich, dass die Menschen wieder zurückkehren können. Dass sie einen Neuanfang mit ihm machen können. Da sagt Gott, dass es niemanden gibt, dem seine Bosheit leid tut. Das heißt doch, wenn es Leute gäbe, denen ihre Bosheit leid tun würde, könnte bei ihnen die Sache wieder bereinigt werden. Und auch die Fragen am Anfang unseres Textes weisen in die Richtung. Wenn Gott danach fragt, ob nicht der, der hinfällt, wieder aufstehen möchte und der, der sich verirrt hat, wieder zurechtkommen will, dann heißt das doch aufstehen, wieder zurechtkommen. Das ist möglich. Gott schlägt dem Menschen die Türe nicht vor der Nase zu. Er bietet uns die Chance eines Neuanfangs. In Jesus hat er das ganz deutlich gemacht. Ich bin die Tür. So jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden, sagt Jesus. Das bedeutet, wenn wir uns an Jesus halten, können wir trotz allem, trotz unserer Fehler, die wir gemacht haben, zu Gott kommen. Unsere Schuld trennt uns dann nicht mehr von Gott. Er vergibt sie uns. Wir können uns immer wieder neu zu ihm hinwenden. Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gern zurückkäme? Zurückkommen heißt wörtlich umkehren. Das ist unsere Chance, dass wir umkehren, dass wir unseren Blick wenden, dass wir nicht mehr auf uns selbst, sondern auf Gott schauen. dass wir unser Leben nach ihm ausrichten. Auch wenn wir schon Christen sind, ist es gut, dass wir uns immer wieder neu auf ihn ausrichten. Gott gibt uns eine offene Tür. Am kommenden Mittwoch ist bekanntlich Buß- und Bettag. Unser Predigtext weist schon auf diesen Tag hin. Buße heißt nichts anderes als Umkehr. Und genau das will Gott uns heute Abend zeigen. Wir können umkehren zu ihm. Wir können beten und sagen, Herr, an diesem Tag möchte ich dir noch einmal sagen, was ich in der letzten Zeit falsch gemacht habe. Ich danke dir für deine Vergebung und möchte mich neu auf dich ausrichten. In diesem Sinne kann der Volkstrauertag Gottes seine Trauer darüber, dass die Menschen von ihm sich abgewendet haben, zu einer Vorbereitung auf den Buß- und Bettag werden. Wir können in diesen Tagen neu umkehren zu Gott, mit ihm im Gebet darüber sprechen. Das wünsche ich euch und mir. Gott trauert, weil die Menschen nicht nach seinem Willen leben. Gott trauert, weil das Verhalten der Menschen eigentlich unverständlich ist. Gott trauert, weil die Menschen nicht nach seinem Willen leben. Herr, hab Dank dafür, dass die Tür zu dir offen steht, obwohl wir so wenig nach deinem Willen leben. Zeig uns, wo wir uns von dir abgewandt haben und gib uns den Mut dazu, neu mit dir anzufangen. Amen. Ja, Herr Jesus, hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass du uns immer wieder neu deine Hand reichst. Du kennst uns in- und auswendig. Du weißt, wo wir Schwierigkeiten haben oder ja, wo wir deine Hilfe ganz besonders brauchen. Du weißt aber auch, wie oft wir eigene Wege gehen und wie oft du uns wieder zur Umkehr erinnern musst. Ja, Herr, nimm du uns ganz fest an deine Hand und führe du uns den richtigen Weg, dass wir einmal bereit sind für dich und ja, einmal bei dir in der Herrlichkeit sein dürfen. Ja, hab Dank. Segne du uns auch in der kommenden Woche. Ja, Herr, und hilf, dass wir deine Gegenwart immer wieder neu spüren. Hab Dank dafür. Amen. Amen. Amen. Gott, der himmlische Vater, richtet seine Augen auf dich. Sein Gesicht strahlt vor Freude, wenn er dich sieht, weil er dich sehr lieb hat. Er hat versprochen, dich nicht zu verlassen und nicht von deiner Seite zu weichen. Seine schützenden und segnenden Hände hüllen dich ein, so kannst du sicher deinen Weg gehen. Amen.